ARD. Mademoiselle Molière von Jean Anouilh. Aus dem Französischen übertragen von Franz Geiger. Funkbearbeitung Alfred Happ. In den Hauptrollen hören Sie als Jean-Baptiste Molière Hans-Dieter Zeidler, Madeleine Béjart, Rosemarie Gerstenberg, Armanda Béjart, Gustl Halenke, Regie Matthias Neumann. Bitte sehr. Ich hole sofort die Schwester Wirtschafterin. Vielen Dank. Wisch dir sofort das Lippenrot ab, Madeleine. Welches Lippenrot? Ich habe es schon längst abgewischt. Aber in der Kutsche hast du wieder welches aufgelegt. Habe ich keins mehr im Gesicht? Eine so fromme Frau. Wie sollte die auf solche Gedanken kommen? Sieh dich vor bei frommen Frauen. Die merken alles. Sag mal, sehe ich wirklich nicht zu sehr nach Schauspieler aus? Hm? Ein junger Notar. Als hättest du einen Sonnenschirm verschluckt. Monsieur Jean-Baptiste Poquelin, genannt Molière, der Possenreißer, der bald ein berühmter Mann sein wird. Wenn du deine Leichenbittermine sehen könntest. Wenn ich den Hans Wursten spiele, dann spiele ich den Hans Wursten. Aber wenn ich ein Kloster besuche, dann besuche ich ein Kloster. Du bist eben ein sehr guter Schauspieler. Die Einzige, die immer wieder daran zweifelt, bist du. Nein, aber ich sehe dich lieber im komischen Fach, das habe ich dir oft genug gesagt. Aber Madeleine, du musst doch zugeben, wenn ich im Sitt an diese Stelle komme, bis in meines Herzens tiefsten Grund getroffen, durch diesen jähen Schicksalsschlag, der tödlich... Also wenn ich dir sage, du bist der geborene Komiker. Warte nur, bis ich meine Tragödie fertig geschrieben habe, dann wirst du Augen machen. Wenn ich überhaupt noch zum Schreiben komme, mit dieser kleinen Landplage, die mir immer die Ohren vollbläst mit ihrer Kindertrompete. Vergiss nicht, dass sie seit dem letzten Mal sicher erwachsener geworden ist. Sie hat bestimmt keine Trompete mehr. Ich würde mich sehr wundern, wenn sie sich geändert hätte. Oh, guten Tag, Schwester. Das war die Oberin der Novizinnen. Man sagt ehrwürdige Mutter zu ihr. Woher weißt du denn sowas? Ich war schließlich auch im Kloster. Das muss ein feines Kloster gewesen sein. Hast du da deinen Grafen von Modena kennengelernt? Ist sie deine Tochter oder deine Schwester? Sag mir lieber gleich die Wahrheit, bevor ich sie wiedersehe. Ich habe dir tausendmal gesagt, dass Armanda meine Schwester ist. Fang bloß nicht wieder damit an. Sie ist deine Tochter. Sie ist meine Schwester. Sie ist deine Tochter. Guten Tag, Schwester. Oh, hier sind ja Papa und Mama, die ungeduldig auf ihr Töchterchen warten. Ich habe schon veranlasst, dass man ihnen ihre kleine Armanda sofort hierher schickt. Sie wollten sie 3 Wochen bei sich behalten, sagt mir die Schwester Pförtnerin. Ja, wir sind während dieser Zeit in Limoges. Wir haben dort geschäftlich zu tun. Mhm. Man sagt, seit wir Colbert in der Regierung haben, gehen die Geschäfte wieder ausgezeichnet. In welcher Branche arbeiten Sie? Wir handeln mit Zitronen. Ah, ja, da verstehe ich freilich, dass Sie Ihre Tochter so lange nicht mehr besuchen konnten. Sicher hat sie Ihnen sehr gefehlt. Und ob? Aber sie wird jetzt gleich da sein. Wenn ich nur daran denke, dass ich jetzt dieses kleine Ungeheuer wiedersehen muss. Sei still! Du hast kein Herz, wenn du mich lieb hättest. Ich bete dich an, aber das ist doch kein Grund, dass ich deine Familie lieben muss. Besonders wenn es sich um eine kleine Wanze handelt, die alles kaputt macht, die fortwährend redet und die ganz bestimmt die Tochter eines deiner Liebhaber ist. Ich wiederhole dir zum letzten Mal, Armanda ist meine Schwester. Ich habe dir doch ihre Taufurkunde gezeigt. Och, das mit der Taufurkunde kenne ich, Madeleine. Man stiftet ein Fässchen Messwein. Da kommen Sie, unsere Mädchen. Was für entzückende Kinder. Sie ist deine Tochter. Sie ist deine Tochter. Dem Grafen wie aus dem Gesicht geschnitten. Nun, so komm doch mal her, mein Kind. Aber nein, Monsieur. Sie ist doch schon viel größer. Ah, dann ist es die da. Ich kenne doch dieses Duckmäusergesicht. Aber, ich bitte Sie. Ihre kleine Armanda ist inzwischen 17 geworden. Auch das noch. Also eine Riesin und sicher hässlich. 8 Tage sind mehr als genug. Wir bringen sie bald wieder. Da ist sie. Armanda! Madeleine! Die also? Also ich finde, dass sie ganz der Vater ist. Sie hatten recht, meine Liebe. Es sind mindestens noch 4 Meilen bis Limoges. Aber Sie behaupteten, es wären nur 3. Sie geben also zu, dass Sie sich geirrt haben. Nun, meine liebe kleine Armanda, dass wir uns beide wiedersehen, das haben Sie sicher nicht gedacht. Nein, ich dachte, meine Schwester käme allein. Die Freude ist also beiderseits. Haben Sie etwas dagegen, dass ich das Fenster ein wenig aufmache? Madeleine, ich rede mit dir. Oh, Verzeihung. Wissen Sie, mein Kind, wir vom Theater, wir sagen alle du zueinander. Daran müssen Sie sich gewöhnen. Ja, mein Liebes, du bist jetzt fast erwachsen. Allmählich musst du das Leben begreifen lernen. Bei meinen früheren Besuchen warst du noch zu klein, um alles zu verstehen. Aber einmal musstest du doch erfahren, dass ich Schauspielerin bin. Und das ist ein Beruf wie jeder andere. Oh Gott. Bekreuzigt sie sich eigentlich den ganzen Tag? Hab doch ein bisschen Geduld. Das alles ist so neu für sie. Mein Liebes, du darfst nicht alles glauben, was man dir in deinem Kloster über unseren Beruf erzählt hat. Schon seit einigen Jahren, seit sich der große Kardinal Richelieu für das Theater interessiert, wird unser Stand immer angesehener. Ihr seid exkommuniziert. Es gibt genügend einsichtige Priester, die uns gerne die Sakramente geben. Nur auf dem Totenbett müssen wir endgültig abschwören. Aber das... Das sind Zukunftsprojekte. Oh Gott. Sie bekreuzigt sich ja schon wieder. Ist das ein Tick von ihr? Aber Schätzchen. Na schön. Nachdem du dich schon einmal verplappert hast, soll sie lieber gleich alles erfahren. Weißt du, Armanda, Jean-Baptiste und ich... Ja... Wir stehen zueinander, als wären wir verheiratet. Aber bei unserem Wanderleben haben wir einfach noch nicht die Zeit gefunden. Nein, nein, nein, nein, ich darf, ich will das nicht hören. Wissen Sie, Armanda, Limoges ist eine hübsche Stadt. In den Straßen fahren schöne Karossen. Es gibt elegante Kavaliere. Ich will keine Menschen sehen. Es gibt auch sehr schöne Kirchen dort. Was aber wirklich nicht schön ist, das ist Ihre Haube. Sie sind im Grunde gar nicht hässlich. Sie haben sogar ein ganz schönes Gesicht und wer weiß, mit einer etwas koketteren Kopfbedeckung. Und du solltest daran denken, Madeleine. Ja. Die schönste Zierde eines Mädchens ist die Bescheidenheit. Trotzdem darf man doch gefallen. Ich will nur Gott gefallen. Ich weiß, doch ach. Ein unerbittliches Schicksal zerstört grausam mir die schönsten Pläne. Die schönsten Pläne. Und wie sehr ich mich dagegen stemme, wie sehr ich mich dagegen stemme, zerstört grausam mir die schönsten Pläne und legt, wie sehr ich mich dagegen stemme, dem Herzen stets verhängnisvolle Schlingen. Jean-Baptiste? Ja, was ist denn? Bist du fertig? Eine Tragödie in 5 Akten, in 5 Minuten. Aber weil du mich schon unterbrochen hast, ja, ich bin fertig. Ich bin total fertig. Kann ich denn nie in Frieden arbeiten? Ach so, du schreibst. Brauchst du mich nicht? Ich wollte Armanda nur rasch in die Messe begleiten vor der Probe. Willst du eine Seelenkur machen, nur weil das liebe Schwesterlein hier ist? Na komm, komm her. Ich muss dir was vorlesen. Warum hast du jetzt wieder diese Bemerkung vor der Kleinen gemacht? Madeleine, ich kann Bildschwestern nicht ausstehen. Sie ist doch noch so jung, lass ihr doch Zeit. Sie muss sich erst entwickeln. Ich habe was Besseres zu tun, als dieser Wanze bei ihrer Entwicklung zu helfen. Du hast heute schon was gearbeitet. Ja. Ich glaube, es ist sehr gut. Na komm, setz dich hier. Hör zu, die große Szene zwischen Don Garcia Und Elisa. Ich bin gespannt. Ich weiß, doch ach, ein unerbittlich Schicksal zerstöret grausam mir die schönsten Pläne und legt, wie sehr ich mich dagegen stemme, dem Herzen stets verhängnisvolle Schlingen. Ja, so weit bin ich gekommen. Schön, nicht wahr? Also, ich finde das sehr schön. Deine Komödien gefallen mir besser. Du wirst eines Tages viel Erfolg haben, das weiß ich, aber nur, weil du die Leute zum Lachen bringst. Ich will keine Leute zum Lachen bringen! Was bist du doch lieb, du kleiner Tapezierer meines Herzens. Madeleine, sei vorsichtig. Nur wenn dein Tugendengel das sieht. Sie liest in ihrem Gebetbuch. Ich hab dich lieb, Jean. Madeleine, sieh, ich kann doch keine 2 Stunden in Ruhe arbeiten. Du liebst eben Tragödien nicht. Ich liebe das Glück. Madeleine, ich muss noch 3 Akte schreiben. Ein seltsames Mädchen, diese Amanda. Immer sitzt sie irgendwo herum und liest. Und dann springt sie wieder auf, unentschlossen. Jetzt beugt sie sich über den Brunnen und betrachtet ihr Bild. Hübsch lange, muss ich sagen. Und schreckt plötzlich davor zurück, wie vor einer Sünde. Sag mal, Dicke, die gefällt dir wohl, die kleine Béja? Auf mir? Wie kommst du auf sowas? Weil du seit 10 Minuten aus dem Fenster schielst. Ich habe nur geschaut, wie das Wetter ist. Wie das Wetter ist in ihrem Mieder von oben gesehen, ha? Ich kenne dich doch. Was man da schon sieht in ihrem Mieder. Ich gebe zu, allzu viel wird euch da nicht geboten. Dass wir uns aber recht verstehen, Dicke. Du weißt, ich halte mir meine Liebhaber. Als du eine so schöne Frau wie mich geheiratet hast, da war dir doch bewusst, dass du sie nicht für dich allein haben kannst. Nur sieh dich vor. Wenn du mich lächerlich machst, dann kannst du was erleben. Du gibst also zu, dass du mich nur geheiratet hast, weil du in die Truppe Molières aufgenommen werden wolltest. Weil man mir schon so großartige Rollen gibt in der Truppe deines Molières. Schnür mir mein Korsett. Aber gern, mein Liebstes. Finger weg! Das ist nicht für dich. Meinst du, dass immer nur die Béjart alle guten Rollen bekommt? Wenn du wolltest. Ich könnte es mir gut vorstellen. Molière und du. Vorstellen kann ich es mir auch. Aber ich mag nicht. Schauspieler liegen mir nicht. Die Duparc, die gehört den Herren von Stand und Adel. Oh, aber auch ein bisschen ihrem Mann. Es war ausgemacht... Einmal im Monat, weil ich eine gute Christin bin, trotz meines Berufes. Wir haben den 30. Nein, den 27. Geh jetzt, ich brauche dich nicht mehr. Komm nicht wieder zu spät zur Probe. Zu dir sagt er nichts, aber ich bekomme es dann zu hören. Ah, da ist er ja, unser Hahnrei. Mit dir will ich nichts zu tun haben, Monsieur Debris. Monsieur Molière, haben Sie das gehört? Aber das ist doch ein ganz nettes Wort. Warum ärgerst du dich darüber, nachdem es ja doch jeder weiß? Aber ich darf es nicht wissen. Du betreibst zu viel Psychologie. Komm, lass uns proben, mein Lieber. Und sieh zu, dass du uns heute ein bisschen mehr bringst in deiner Rolle. Dicksein allein ist noch nicht abendfüllend. Man muss es die Leute unten spüren lassen, dass Dicksein etwas Komisches ist. Ich finde, es ist etwas sehr Trauriges. Oh, nun beklag dich auch noch. Dein Bauch ist dein Broterwerb. Wenn du bei deinem bisschen Talent auch noch mager wärst, müsstest du schon längst Steine klopfen. Das wäre mir vielleicht lieber, wenn ich dabei eine Frau für mich allein hätte. Sie ist schön, meine Frau, nicht wahr, Monsieur Molière? Na, jedenfalls kommt sie wieder einmal zu spät. Mit wem ist sie schon wieder? Mit ihrem Spiegel. Oh, dann dauert es noch eine Ewigkeit. Ich hole sie. Soll ich nicht gehen, Monsieur Molière? Nein, vom Spiegel kann nur ich sie wegholen. Jean-Baptiste! Du hättest genauso gut den Brief schicken können. Seit wann klopft man nicht mehr? Es ist der Prinzipal. Aber immer noch ein Mann. Und die Männer klopfen, bevor sie bei einer Dame eintreten. Aber nicht, wenn die Dame um 5 Uhr Probe hat und um 4:15 Uhr noch halbnackt ist. Du bist schön, Duparc. Mag sein. Aber, mein Freund, Sie sind zunächst der Geliebte von Madeleine, die mir eine gute Kollegin ist. Außerdem habe ich Ihnen schon einmal gesagt, dass mir nur die Herren vom Adel gefallen. Das ist eine persönliche Schwäche von mir. Du Dummes. Es sieht so aus, als hätten Sie die Dummen besonders gern. Ja. Wird Madeleine auch in Rouen weiter die Laudis in die Comedies spielen? Man müsste einmal sehen. Wie hässlich sowas ist. Ein Mann. Ach, und du glaubst, dich nehme ich zum Galan? Zum Mann, das mag noch gehen. Da nimmt man sich, was man bekommt und prüft nicht so genau. Doch ein Galan muss unser Herz erfreuen. Nein, wenn wir ein Paar sind, dann bist du für andere blind und taub. Und wenn jemand sich erfrecht... Was, du willst eine Frau für dich allein, mein Lieber? Ja, gewiss, eine Frau von höchster Sittenstrenge. Sonst werd ich gefährlich wie ein Tiger. Ach was, du wirst es machen wie die anderen. Ganz allmählich schickst du dich drein. Die Männer vor der Ehe barsch und wild werden als Gemahl bald zahm und still. Nun lass es gut sein und glaub an meine Treu, denn Schmeicheleien fruchten nichts bei mir und überdies werd ich dir immer alles sagen. Zum dritten Male, denn kommt alle in mein Haus und sprecht im Trautenkreis euch freulich aus. So, danke, danke. Es läuft schon ganz gut. Aber Kinder, die Sprache des echten Lebens klingt doch so viel einfacher. Ich weiß nicht, woher bloß eure Betonungen nehmt. Duparc, du bist der Betrogene. Man wird dir die Hörner aufsetzen. Bitte, das ist noch gar nicht sicher. Gorenet sagt, dass er sich wehren wird. Er sagt es, aber alle wissen, und er weiß es am besten, dass er sich nicht wehren wird. Was vermag denn der Mensch gegen das Schicksal? Selbst die Gescheitesten, aber du bist ja dumm. Ich meine ein Stück. Selbst die Gescheitesten merken nie, dass das Schicksal plötzlich da ist. Irgendwo in einer Ecke, manchmal unter dem zauberhaften Gesicht eines kleinen Mädchens. Man spielt die Komödie des Menschen, der sich frei glaubt, aber dabei tut man gewissenhaft alles, damit man eines Tages seinem Schicksal plötzlich unterliegt. Also, gut, ich danke euch. Du bleibst, Duparc. Ich? Du nicht. Alle sind fortgegangen. Komm mit. Jetzt arbeiten wir deine Szene in Nikomedes. Wenn ich dir eines Tages sage, dass du die Rolle übernehmen sollst, musst du wenigstens den Text können. Eilt das so sehr, großer Corneille? Ja. Können wir nicht hier proben? Nein, nein, die anderen könnten zurückkommen. Du hast recht. Ein Mann ist etwas Hässliches. Doch wenn Gott gewollt hätte, dass Liebe ewig dauert, dann hätte er auch unser Begehren ewig dauern lassen können. So aber muss man eben seinem Schicksal folgen. Und Sie glauben, in diesem Falle bin ich es, das Schicksal. Wer sollte es im Augenblick sonst sein? Komm mit. Komm. Oh, diese prächtigen Kostüme. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebindet unter den Weibern. Und erst dies Kleid. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Oh. Amanda! Meine liebe kleine Amanda. Lass mich alle in Ruhe, ich hasse euch. Ich hasse eure Kleider. Ihr kommt alle in die Hölle! Also so sicher ist das nicht. In die Hölle kommen, das ist genauso einfach wie schwierig. Manche Frömmlerin holt bestimmt der Teufel. Und manche Schauspielerin holt er nicht. Ich möchte wieder zurück ins Kloster. Du hast noch 2 Wochen Ferien. Gefällt es dir nicht bei mir? Du bist meine Schwester und trotzdem eine Fremde. Warum kann ich nicht bei meiner Mutter sein? Du weißt doch, unsere Mutter ist alt und arm. Sie muss sich um die 5 anderen Kinder kümmern, allein in Paris. Aber wenn du bei uns bleiben wolltest, meinst du nicht, ich könnte ein wenig, ein ganz klein wenig deine Mutter sein? Ich? Bei euch bleiben? Bei ihm? Jean-Baptiste ist sehr gut, sehr lieb, glaub mir. Du müsstest nur einmal ein wenig aus dir herausgehen. Kleine Gefangene. Warum willst du zum Beispiel nie diese grässliche Haube ablegen? Aber du hast ja wundervolle Haare. Warum verbirgst du sowas? Wart, ich habe eine Überraschung für dich. Komm, probier das einmal an. Wenn man so ein prächtiges Kleid anhat, da muss man auch lächeln. Ich kann nicht lächeln. Glaub mir, das lernt man schnell. Wenn man so schön ist wie du. Wie viel war es gestern? 227 Gulden. Das macht 336 Gulden und 10 Heller für die ganze Woche. Wenn dann noch das Kerzengeld abgeht, trifft auf jeden 80 Gulden, 6 Heller und 3 Sou. Das reicht nicht einmal für Kost und Logis. Obendrein brauchen wir bald neue Kostüme. Wir müssen weg aus Limoges. Ich habe gehört, dass seine Hoheit, der Prinz von Conti, wieder auf seinem Schloss in Pessenat ist. Das wäre ganz in unserer Nähe. Ich habe schon alles Mögliche unternommen und Angebote gemacht. Sogar seinen Sekretär habe ich geschmiert. Schreib gleich auf, Lagrange. 50 Gulden. Es hat nichts genützt. Man hat statt uns eine Schaustellertruppe mit dressierten Affen engagiert. Das Theater ist eine sterbende Kunst. Wir sollten eben lustige Schwänke spielen. Nur die Tragödie geht nicht mehr. Prinzipal, schreiben Sie uns doch was Komisches mit vielen Ehemännern, die ein Gewalt tragen. Ich arbeite an einer Tragödie. Ich bin kein Possenschreiber. Dann spielen wir keinen zu mehr ein. Ja, du, ich muss mit dir reden. Was ist denn? Ich bitte dich um eine kleine, aber notwendige Extraausgabe. Keine Angst, das Geld ist gut angelegt. Na, hast du dir den günstigsten Augenblick ausgesucht? Weißt du, was uns Lagrange gerade eröffnet hat? Der Anteil beträgt 80 Gulden, 6 Heller und 3 Sou. Ich wäre so glücklich, wenn du mir meine Bitte erfüllen könntest. Schon wieder ein Kleid, wie? Weil nicht für mich, für die Kleine. Was? Für diese Betschwester, für diese Wanze? Wo wir nicht einmal wissen, wie wir unsere Herberge bezahlen sollen. Guten Abend, Prinzipal. Guten Abend, bis später. Du Parc, sag deiner Frau, dass ich sie sofort sprechen muss. Sie soll nachher zu mir heraufkommen, wenn ich allein bin. Es ist wegen einer Rolle. Ich werd's bestellen, Herr Prinzipal. Was für eine Rolle willst du diesem Frauenzimmer anbieten? Keine von den deinen, sei beruhigt. Aber mir schwebt da etwas vor für eine neue Inszenierung. Du weißt doch, sie ist eine erstaunliche Akrobatin. Ich möchte ein kleines Divertissement versuchen mit Tanz und Balletteinlagen. Das brächte vielleicht Geld ein. Du bist hinter ihr her, nicht wahr? Ach, du bist ja verrückt. Wie dumm Frauen doch sein können. Die bringen einen Mann ja glatt auf den Gedanken, den er selbst noch nicht hat. Lass uns lieber von diesem Kleid reden. Du weißt, dass ich dir gern jede Freude mache. Das bisschen Stoff und die paar Bänder für die kleine Wanze, das wird uns nicht umbringen. Im Ernst? Du bist plötzlich suspendabel, ganz gegen deine Gewohnheit. Soll das ein Handel sein, dieses Kleid? Was fantasierst du da? Ich kenne die Männer. Und du bist mehr Mann als alle anderen, trotz deiner Betulichkeit. Aber schön. Nachdem wir uns einig sind, will ich es dir zeigen. Was zeigen? Das Kleid, es ist nämlich schon fertig. Ich bin sicher, dass du ja sagen wirst. Hier macht sich wohl jeder über mich lustig. Nun ja. Was mein Herz noch kaum begreift, ich hab's gesehen und erlebt. Und stürzt jetzt auch der Himmel ein? Nichts schreckt mich mehr nach diesem Abenteuer. Nun ist's geschehen und sprachlos beug ich mich dem Schicksal. Zeig dich ihm jetzt in deinem neuen Kleid, deinen goldenen Haaren. Verzeihung, ich bin's. Ich hab doch gesagt, man soll mich nicht stören. Aber das ist ja sehr hübsch, dieses Kleid. Schläfst du noch nicht? Nein. Ich mache mir gerade Gedanken über dich, Madeleine. Vielleicht war es wirklich ungerecht, dass ich von dir verlangt habe, du solltest die Kleine wegschicken. Selbst wenn sie nur deine Schwester ist, wovon ich inzwischen überzeugt bin. Ich merke doch, wie traurig du bist, dass wir sie nächsten Montag wieder in diesem grässlichen Kloster abliefern müssen. So ist einmal das Leben. Das Leben hat man selbst in der Hand. Natürlich, man müsste sie aus ihrer Verkrampfung lösen, die Kleine. Sie erziehen, bilden, formen. Möchtest du gern, dass wir sie mit uns nehmen? Du bist sehr gut, Jean. Nein, ich bin nicht gut. Wenn ich will, kann ich sehr böse sein. Diese Saubande. Ich hätte nie gedacht, dass Rouen ein so miserables Publikum hat. Die Leute wollen eben keine Tragödien mehr sehen. Aber trotzdem, einen Corneille auspfeifen. Vielleicht haben sie gar nicht wegen Corneille gepfiffen. Nein, nein. Es geht nur noch der Schwank. Das große Theater ist erledigt. Und dann will ich dir noch was sagen. Die Béjart als Laodice, das geht eben nicht mehr. Über das Alter ist sie hinaus. Ich sage es nicht, weil sie meine Frau ist, aber die Marquise, das wäre schon was anderes. Die hätte doch was zu bieten. So was macht den Alexandriner gleich bekömmlicher. Das Publikum will doch was sehen. Warum war das nur eine schlechte Vorstellung? Der Heilige Geist kommt eben nicht jeden Abend. Ich hatte doch ein paar sehr schöne Ausbrüche. Waren meine Ausbrüche nicht gut? Ja, Ausbrüche doch. Ein bisschen zu gut sogar. Sag, was du willst, als Komiker bist du mir lieber. Die Leute zum Lachen bringen, das ist doch kein Beruf. Ist es vielleicht einer, wenn man sie zum Weinen bringt? Ich finde es anständiger und ehrlicher, wenn man sie zum Lachen bringt. Und schwerer ist es obendrein. Jean, ich bin seit vielen Jahren deine Freundin. Ich hab dich lieb. Ich bin deine Frau. Als wir beide gemeinsam das Illustre Theater gründeten, da hattest du noch keine Ahnung. Da warst du noch mein kleiner Tapezierer. Und alles, was du gelernt hast, hast du von mir gelernt. Du hast die Augen eines Komikers. Du hast den Mund eines Komikers, den Gang, die Schulter. Sag doch gleich, dass ich lächerlich bin. Also eine Ehrlichkeit ist die andere wert. Jetzt will ich dir etwas sagen. Für die Rolle der Laodice bist du inzwischen zu alt. Und vielleicht ist das der Grund für den heutigen Durchfall. Oh, Madeleine. Meine kleine Madeleine. Ich wollte dir doch nicht wehtun. Ich habe es von dir selbst gelernt, dass man in unserem Beruf hart sein und die Dinge immer beim Namen nennen muss. Die jungen Mädchenrollen sind nichts mehr für dich. Überlasse sie anderen. Das ist es nicht. Es war dein Blick. Er sah so aus, als wolltest du mich verlassen. Wie viel ist es heute Abend, Lagrange? 206 Gulden. Leon, bring uns die Karten. Sie geben obendrein auch noch mir die Schuld. Wenn wir Geld einspielen, dann nur, weil Sie so großartige Schauspieler sind. Spielen wir aber keines ein, dann bin ich es allein, der miserabel war. Was ist denn los? Gehst du schon aufs Zimmer? Ich ziehe mich um. Ich esse in der Stadt. Ich bin eingeladen. Aber heute ist doch mein Tag. So war es ausgemacht. Kinder! Lasst uns doch lustig sein. Bin heute Abend glänzend aufgelegt. Hä, Catherine, geh doch zu Jean. Du weißt, wie gern er dich um sich hat. Wir sind alle Freundinnen, liebe Catherine. Na, tröst ihn ruhig. Ich hab nichts dagegen. Du siehst doch, wie traurig er ist. Dein armer Prinzipal. Warum ist er traurig? Weil er mir wehgetan hat. Na komm, leg deinen Kopf auf seine Schulter. Musst ihn meinen Kummer vergessen lassen. Mein Kummer bringt ihn rum, den Ärmsten. Madeleine, jetzt ist's genug. Wenn ich aber heute Abend lustig sein will, ist doch mein gutes Recht, oder nicht? Ich habe heute meinen Fachwechsel vollzogen. Am Theater hält man sehr auf Tradition. Einen Fachwechsel feiert man. Hallo? Gib bei mir! Alles geht wieder auf meine Rechnung! Eine gute Nachricht, Freunde. Über die euch alle freuen dürft, ab morgen spiele ich nur noch alte Schachteln. Hey, Marquise. Jean hat mich gebeten, dass ich's dir sage. Von nun an spielst du die Laudis. Ich übernehme die Königin. Die alternden Königin. Passt genau in mein Fach. Na komm, komm, gib ihm einen Kuss. Na, küss ihn doch. Kleine Anzahlung, das hat er wirklich verdient, wo er dir doch schon so lange um die Röcke streicht. Die Park, für deine Frau ist ein Wagen vorgefahren mit einem livrierten Lakai. Der gehört mindestens zu einem Herzog. So ein Geweih, das trägt man gern. Und wenn sie dir einen Kavaliersschnupfen heimbringt, dann ist es jedenfalls ein sehr aristokratischer... Ruhe, so kann man doch nicht mehr spielen! Bin müde. Ich gehe schlafen. Ah, gut, ich gehe auch schlafen. Ja, gute Nacht. Was lesen Sie da, Monsieur Molière? Meine Lucrezia. Ich übersetze sie. Ach, ich hasse Szenen. Komm, setz dich zu mir. Dein Schweigen ist so wohltuend. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen könnte. Die Frauen ahnen nicht, was sie alles zerstören, wenn sie so schreien. Sie hatte eben Kummer. Gewiss. Trotzdem hätte sie weniger Geschrei machen sollen. Was kann ich dafür, dass sie für die Rolle zu alt ist? Aber Schauspieler machen immer gern zu viel. Im Theater wie im Leben. Catherine? Du hättest eine brave kleine Tapeziererin abgegeben, wenn ich selbst Tapezierer geblieben wäre. Denken Sie. Auf meinem Dorf bin ich schon mit 13 mit den Burschen herumgezogen. Wo ist dein Zimmer? Ich liege im Frauenschlafraum. Ich bin nicht allein. Die Duparc bleibt heute Nacht in der Stadt. Aber im anderen Bett schläft die Kleine. Ach, die. Außerdem lieben sie mich nicht. Sie lieben noch immer Madame Madeleine. Ich will dich haben. So ist nun einmal das Leben auf Tournee. Dann weiß man wenigstens, dass man nicht ohne Grund exkommuniziert ist. Eines Tages werden Sie lieben und begehren zugleich, Monsieur Molière. Warten Sie darauf. Es wäre besser. Glaubst du? Ich bin sicher. Es ist sehr selbstlos von mir, wenn ich das sage. Denn ich werde es wohl nicht sein. Ah. um dein Leben für eine einzige Liebe zu bewahren, die dich ganz erfüllt. Sei mir nicht böse, wegen der Szene von gestern Abend. Schon gut. Weißt du, ich habe wohl ein bisschen zu viel Wein getrunken. Die Sache mit der Rolle ist vergessen. Denn die Marquise macht das sicher sehr gut. Eine Schauspielerin ist sie zwar nicht, aber jung und schön. Hoffentlich bringt sie uns nun tatsächlich mehr Publikum. Hoffentlich. Ich bleibe nicht länger als 5 Tage. Ich hoffe, dass ich mit guten Nachrichten aus Paris zurückkomme. Meine Liebste, du wirst mir sehr fehlen. Was sagst du da? Ich sage an deiner Stelle, was du früher bei dieser Gelegenheit gesagt hättest. Meine Liebste, du wirst mir sehr fehlen. Madeleine, du weißt sehr gut, dass du mir fehlen wirst. Ohne dich bin ich verloren. Du hast es fertiggebracht, dass ich dich immer brauche, wie ein kleines Kind. Ist das ein Vorwurf? Ja. Hast du genug Hemden für die Woche? Ach, ich pfeife auf deine Hemden. Und in Paris Theater spielen, darauf pfeifst du wohl auch? Und die Protektion des Herzogs von Anjou, die ist dir ebenfalls egal, wie? Ah, Madeleine, wenn du das für uns fertig brächtest. Modene ist am Hof. In einer einflussreichen Stellung. Aha. Seit jemand seiner Familie mit dem Haus Savoyen verschwägert ist. Er hat mir versprochen, dass er alles für uns in die Wege leitet. Du Hure. Was sagst du? Ich sagte statt dir, du Hure. Früher hättest du mich Hure genannt und geohrfeigt, wenn ich den Grafen hätte wiedersehen wollen. Aber warum solltest du einen Mann nicht wiedersehen, der dir einmal nahe stand und der dir seine Freundschaft bewahrt hat? Ich bin doch kein Idiot. Oh. Mein guter Jean, die Liebe ist wohl nicht mehr so groß. Du hast dich oft genug beklagt über meine Eifersucht. Mhm. Aber seit du mich die alten Königinnen spielen lässt, machst du dir keine Sorgen mehr. Täusch dich nicht, mein Schatz. Ich bin zwar schon 38 zugegeben, aber dass ich dir ein paar Hörner aufsetzen kann, dazu reicht's noch immer. Madeleine. Ich möchte mich gar noch von der Kleinen verabschieden, wenn ich sie nicht eigens aufwecken muss. Übrigens, ich muss dir ihretwegen noch was sagen. Sie schläft. Jean, unser Leben wird sich vielleicht ändern. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Nur so eine Ahnung. Aber schwöre mir, dass wir immer Freunde bleiben. So wie ich immer deine beste Freundin bin. Und dann denke daran, was ich dir gesagt habe. Pass mir gut auf die Kleine auf, während ich fort bin. Sie ist ein Kind, sie denkt nur an ihre Gebete und ihre frommen Bücher. Ja, sie betet neuerdings sehr viel weniger. Und wenn sie über ihren frommen Büchern sitzt, dann träumt sie. Außerdem denke nur an diesen Brief an ihre Freundin im Kloster, den ich gefunden habe. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand in fremden Taschen wühlt. Ich bin ihre Schwester und vertrete bei ihr die Mutter. Ich habe das Recht, solche Dinge zu wissen, ja sogar die Pflicht. Ja, eine Schauspielertruppe ist kein Umgang für ein Kind. Daran hätten wir denken sollen. Na schön. Na schön, na schön. In dem Brief an ihre Freundin hat sie schwarz auf weiß geschrieben, ich sehe ihn die ganze Zeit an, aber er merkt es nicht. Wer? Das ist es ja, wer? Verflucht nochmal! Madeleine, du versäumst noch die Kurzschnur, beeil dich doch! Wir müssen wissen, wer! Das ist unsere Pflicht! Ich verlasse mich auf dich! Ja, schon gut, schon gut! Lass sie nicht aus den Augen! Und geh mir nicht mit der Duparc in die Feder! Keine Angst! Was sind denn das für Leute, die mitten in der Nacht dieses Geschrei vollführt haben? Schauspieler, Herr Graf. Du Idiot! Das hättest du mir doch gleich sagen sollen. Hübsche Frauen in der Truppe? Eine ist sehr bemerkenswert, aber schon vergeben. Ein Livrederlakai hat sie mit dem Wagen abgeholt. Zu dumm, dass uns da ein anderer zuvorgekommen ist. In Zukunft bitte ich mir mehr Geistesgegenwart aus. Sehr wohl, Herr Graf. Aber was ist denn das da? Ein junges Fräulein in meinem Tragsessel? Fliegst du sofort hier raus! Oder bist du rasch? Schon gut, Basque. Verschwinde. Oh. Auf Reisen, Gnädigste? Sie sind sehr hübsch. Oh, eine feine Hand. Keine Schürze? Sie sind die Tochter des Wirtes und der liebe Papa verwöhnt und hätschelt sie wie ein echtes Fräulein. Gut geraten, nicht wahr? Nein? Habe ich mich geirrt? Ah, jetzt weiß ich. Sie sind stumm. Eine Stumme habe ich mir schon lange gewünscht. Ach, die Frauen sprechen immer viel zu viel. Gefällt Ihnen dieses Taschentuch? Eine hübsche Stickerei, nicht wahr? Venezianische Arbeit. Hm? Rosenwasser. Oh. Ich bade darin. Aber sagen Sie, für eine Stumme führen Sie eine recht beredte Sprache. Ich bin neugierig, ob wir uns auch in anderen Dingen so gut verstehen. Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Armanda, Armanda, was soll denn das heißen? Na, na, na, was ist denn los, mein Freund? Sind Sie der Vater, der Liebhaber, der Ehemann? Man hat es nicht gefressen, Ihr kleines Häschen. Mein kleiner Marquis, eine solche Behandlung bin ich nicht gewöhnt. Sind Sie nicht ganz besinnen? Ich schlage mich doch nicht mit Ihresgleichen. Basque, Champagne, übernehmt mir diesen Herrn. Feigling. Ich bedauere unendlich, mein Fräulein. Ich muss mit dir reden, Armanda. Deine Schwester ist nach Paris gefahren und sie hat mich gebeten, dass ich während ihrer Abwesenheit auf dich Acht gebe. Ich stolpere meist arglos durch die Gegend, voller Vertrauen in die menschliche Natur. Aber von nun an werde ich aufpassen wie ein Wachhund. Das verspreche ich dir. Aber... Kein Wort. Über diesen kleinen Marquis sprechen wir später. Ich stelle fest, dass du rote Augen hast. Das beunruhigt mich viel mehr. Ich weiß Bescheid. Du hast heute Morgen geweint. Warum? Das will ich jetzt wissen. Die kleine Katze ist tot. Wie? Die kleine Katze? Ja, was denn für eine Katze? Die kleine Katze vom Wirt. Ich habe mit ihr gespielt. Ja, es ist zwar schade, aber sterben müssen wir alle einmal. Lenke jetzt nicht unser Gespräch ab. Es sind hier viel schlimmere Sachen vorgefallen als der Tod einer Katze. Weißt du eigentlich, was du da getan hast mit diesem jungen Marquis? Wir haben nichts Böses getan. Er wollte mir sein gesticktes Taschentuch zeigen. Erzähl mir doch nichts. Er wollte dir ganz was anderes zeigen. Weißt du, was er tun wollte, als ich gerade noch dazu kam, du kleines Schaf? So ein Schaf bin ich nicht. Küssen wollte er mich. So sind sie, die kleinen Betschwestern. Immer brav das Kreuzzeichen schlagen und dazwischen allihopp. Das hat dir wohl noch Spaß gemacht, wie? Nein, ich habe mich natürlich gewehrt. Und was ist mit dem, der es nicht merkt, dass du ihn immer ansiehst? Jawohl, mein kleines Fräulein. Man hat deine Briefe gelesen. Bei dem würde es dir aber schon Spaß machen, wenn er dich küsste, nicht wahr? Aber... Genug! Ich mache keine langen Umstände. Während der heutigen Probe sperre ich dich in dieses Zimmer ein und solange deine Schwester verreist ist, kommst du mir ohne Aufsicht nicht mehr heraus. Bringe dir schon noch so viel Zucht und Anstand bei, wie es sich für dein Alter geziemt. Das verspreche ich dir. Du hältst mich vielleicht für einen gewöhnlichen Schauspieler. Aber ich bin der Sohn eines Tapezierers. Und ich verstehe in puncto Mädchenerziehung keinen Spaß. Ja, was machst du denn da? Euer Bett. Das meiner Schwester und das ihre. Gehört der Strumpf Ihnen oder ihr? Sie haben mich erschreckt. Hast du vielleicht jemanden anders erwartet? Man erschrickt nicht, wenn man ein gutes Gewissen hat. Ich habe dir verboten, ohne meine Erlaubnis aus dem Haus zu gehen. Ich wusste nicht, dass sich dieses Verbot auch auf den lieben Gott bezieht. Um was wolltest du ihn denn bitten, den lieben Gott? Dass ich glücklich werde. Ist das etwas Schlechtes? Nein. Und dann habe ich ihn noch um etwas anderes gebeten, den lieben Gott. Um was? Dass auch Sie eines Tages glücklich werden, aber ohne Sünde. Ach, kümmere dich nicht um meine Sünden, du unverschämte kleine Wanze. Das lass nur meine Sorge sein. Und das Glücklichsein auch, aber auf meine Fasson. Sie sind aber nicht glücklich. Nicht glücklich. Nicht glücklich. Was weißt denn du davon, du kleine Betschwester? Ich habe alles in meinem Leben, was ich mir wünsche. Frauen, bald sogar Berühmtheit. Und wenn es mich freut, auch Sünden. Zunächst einmal hat der liebe Gott viel mehr Verständnis als euer Pfarrer. Er sieht nicht überall nur Sünden. Er weiß, dass die Natur gut ist. Schließlich hat er sie selbst geschaffen. Die Freigeister kommen alle in die Hölle. Mag sein. Aber erst lange nach den Heuchlern. In den Kochtöpfen der Hölle brodelt zunächst einmal ein feines Ragout von falschen Tugendbolden. Wer danach an die Reihe kommt, wird man sehen. Das wissen Sie. Sie sind nicht der liebe Gott. Nein. Aber heute Morgen fühle ich, was er denkt. Man hat solche Tage. Sie sind der Teufel. Mein Herzchen, wenn ich mich nicht sehr täusche, dann bist der Teufel du. Also Schluss jetzt mit dem ewigen Kreuzschlagen, mein Engel. Ich spreche jetzt mit dir wie mit einem erwachsenen Menschen. Zum ersten Mal. Deine Schwester hat mir die Verantwortung für dich übertragen und prompt musste ich dich aus den Armen eines Stutzers retten, der es auf deine Lippen abgesehen hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass dir das gar nicht geschadet hätte. Ein junges Mädchen ist zum Leben auf der Welt, nicht zum Kreuzschlagen. Hat sie meine Schwester beauftragt, mir das während ihrer Abwesenheit beizubringen? Nein, das allerdings nicht. Und wenn ich Ihnen nun etwas beibrächte, heute Morgen? Ein neues Gebet. Weißt du, in meinem Alter... In Ihrem Alter kann man noch nicht wissen, was das Leben eigentlich ist. Und offenbar weiß man auch nicht, was das Glück ist. Meinen Sie, ich hätte nicht beobachtet, wie Sie zwischen diesen drei Frauen herumschwirren, die nur daran denken, wie Sie ihnen eine bessere Rolle abluchsen können, als Gegenleistung für Ihre kleinen Willfährigkeiten? Eine dieser drei Frauen ist deine Schwester? Sie liebt mich. Sie wird alt und braucht jetzt jemanden, den sie behalten kann. Aber wie viele Liebhaber hat sie vor Ihnen schon gehabt? Und was hat sie Ihnen gegeben, was sie nicht längst schon anderen gegeben hatte? Was du da sagst, klingt für eine kleine Betschwester nicht gerade barmherzig. Ich bin nicht barmherzig. Und ich bin auch keine Betschwester. Eines Tages werde auch ich mein Leben in die Hand nehmen. Verlassen Sie sich darauf. Aber wenn ich einmal einen Mann liebe, dann gehöre ich ihm vor Gott, ganz und vollkommen. Und am Abend bringe ich ihm nicht nur den kümmerlichen Rest meines Lächelns, das ich tagsüber an andere Männer verschwendet habe. Und wenn ich ihm sage, ich liebe dich, allein in unserem Zimmer, dann habe ich es nicht eine Stunde vorher zum Schein zu einem anderen gesagt, auf einer Bühne, vor Leuten, die dafür bezahlt haben. Ja, das verlangt unser Beruf. Deshalb wird er nie der meine sein. Ich werde ganz allein meinem Mann gehören und ihm die Hemden flicken, während ich auf ihn warte. Und er wird es nicht nötig haben, dass er um drei Frauen herumflattert, ohne zu wissen, was er will, denn er hat mich. Für sich ganz allein. Und es wird ihm an nichts fehlen, in keiner Hinsicht. So, und jetzt gehen Sie. Ich hasse Sie. Sparen Sie sich Ihre Erziehungslektionen für andere dumme Gänse. Ich brauche keine. Ich weiß mehr vom Leben als Sie. Die kleine Wanze. Und der Graf von Modena hat erreicht, dass wir künftig den Titel Ständige Schauspieltruppe seiner königlichen Hoheit führen dürfen. Ah, Prinzipal, endlich, endlich. Und vielleicht, wir müssen seine Nachricht abwarten, kann es uns ermöglichen, dass wir unsere erste Vorstellung im Louvre geben dürfen, vor dem König. Oh, wie mich das freut, Prinzipal. Die anderen, die wissen ja gar nicht, was für ein Mann sie sind, aber ich freue mich so sehr für Sie. Und haben dich diese Erfolge nicht einiges gekostet, Madeleine? Nicht viel, nur das Nötigste. Aber du, Was hast denn du für komische Augen? Du, mein Lieber, du hast mit der Du Parc geschlafen. Eben nicht. Ich habe gearbeitet, Marlene. Du, jetzt ist Schluss mit den Tragödien. Ja. Endlich habe ich begriffen. Gewiss, es geht hässlich und traurig zu auf unserer Welt. Doch weg schon, das weiß man ja. Der Mensch muss immer wieder seine Seele reinigen. Und zwar durch das Lachen. Die einzig tapfere Haltung gegenüber dem menschlichen Schicksal ist die Komödie. Der Mensch ist ein untröstliches, aber fröhliches Tier. Wer hat das gesagt? Ich schreibe von nun an nur noch lustige Sachen. Du hast doch recht gehabt, Madeleine. Während du weg warst, habe ich mit einer Komödie angefangen. Sie wird die Schule der Ehemänner oder die Schule der Frauen heißen. Ich weiß noch nicht genau, was besser ist. Stell dir einen lächerlichen Graubart vor. Einen Mann von 40 Jahren. In deinem Alter also. Ja, aber ihm sieht man sein Alter an. Er hat ein kleines Mädchen in sein Haus genommen, das nur für ihn da ist. Aber gegen die Natur nützt auch die größte Vorsicht nichts. Schon beim ersten jungen Spring ins Feld ist die Kleine sofort bereit, in aller Unschuld dem Verben nachzugeben. Der Alte leidet wie ein kranker Hund und die Geschichte könnte zum Drama werden. Doch im Gegenteil, ich lache und mache mich über ihn nur lustig. Warum ist er nicht jung? Nur die Jugend hat recht. Es freut mich, dass du so bei der Sache bist, lieber Jean. Ich habe schon eine ganze Szene geschrieben. Die große Szene im zweiten Akt. Als er von einer Reise zurückkommt. Man soll eben nie verreisen. Ich meine jedenfalls nicht so ein alter Gockelhahn. Komm, ich lese dir vor. Er bestellt das Mädchen zu sich in den Garten. Er weiß, dass sie den jungen Mann gesehen hat. Die Diener haben ihm alles hinterbracht. Komm. Arnolf, ich habe ihn Arnolf genannt, warum weiß ich nicht. Arnolf, wie angenehm dieser Spaziergang. Agnes, so heißt das Mädchen, sehr angenehm. Arnolf, was für ein schöner Tag. Agnes, sehr schön. Arnolf, und was gibt es Neues? Agnes, die kleine Katze. Ist tot. Wieso? Warum ist die kleine Katze tot? Sie ist eben tot. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das komisch gefunden. Draußen bleiben! Ich muss leider trotzdem stören. Madame Madeleine, ein Brief für Sie aus Paris. Mit dem Wappen des Grafen von Modem auf dem Umschlag. Ich habe das Porto bezahlt. Vielleicht ist das die Antwort. Kinder. Wir sollen vor dem König spielen. Nein, vor dem König. Endlich vor dem König. Rasch, Du Parc, rasch. Sag es den anderen, nun geh doch schon. Wir spielen vor dem König. Vor dem König. Vor dem König. Vor dem König. Glaubst du, dass das erlaubt ist, Char? So viel Glück. Glaubst du, dass das alles mit einem Mal möglich ist, sich lieben, Erfolg haben, reich sein und dass wir beide gemeinsam ein Anrecht darauf haben? Ich glaube, jetzt fängt sie erst an, unsere Geschichte. Für uns beide? Gewiss, Madeleine. Nach der Musik sind wir an der Reihe. Bleib bei mir, Madeleine. Natürlich bleibe ich bei dir. Siehst du ihn durch das Guckloch? Ich sehe den Kardinal. Um Gottes Willen, und die beiden Königinnen. Ja, ich sehe ihn. Mein Text! Madeleine, ich kann meinen Text nicht mehr. Wie fange ich an in Nikomedes? Sag doch! Ja! Ich weiß, es ist mir eine große Freude, Prinz, dass nach allen euren Heldentaten... Aber ich spiel doch nicht die Laudis! Mein Satz, mein allererster Satz! Ja, Moment. Moment. Ich weiß es wohl, Prinzessin, dass er sich werbend euch genähert. Weiter! Es fällt mir nicht mehr ein, es war ja nicht mein Text. Vielleicht weiß es unsere Marquise, sie steht ja in dieser Szene mit dir auf der Bühne. Wie fängt Nikomedes an, Dupri? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich komme erst im zweiten Akt, ich spiele dort den Prusias. Ein Text zum Donnerwetter, gib mir ein Textbuch! Das Textbuch, schnell das Textbuch! Er weiß seinen Text nicht mehr. Wo ist Lagrange? Amanda, was suchst denn du hier hinter der Bühne? Ich möchte den König sehen. Den König, der König ist uns jetzt egal. Du Parc, die erste Szene von Nikomedes. Was heißt das, die erste Szene von Nikomedes? Ich denk die erste Szene an, Jean hat seinen Text vergessen. Das weiß ich doch nicht, ich spiele den Wächter. Den Text, schnell ein Textbuch. Lagrange hat eins. Lagrange, habt ihr Lagrange gesehen? So, lass mich doch durch das Guckloch schauen. Warte, und mich auch ein bisschen. Was heißt mich auch ein bisschen, so eine Frechheit? Was suchst du denn überhaupt? Gehörst du vielleicht zu unserer Truppe? Ich möchte den König sehen. Den siehst du noch früh genug. Um diese Zeit war ich in deinem Alter schon längst im Bett. Mit wem? Du freches Arsch, du! Ich reiß dir sämtliche Haare aus! Komm, Mädchen, du hast hier in den Kulissen nichts verloren. Wenn du selbst einmal Schauspielerin bist, kannst du wiederkommen. Ja, das werde ich auch. Hier, Prinzipal, hier habe ich das Textbuch. Gott sei Dank, nun lies doch. Ich weiß seit langem schon, Prinzessin, dass er sich werbend euch genähert. Auch hat man mir berichtet, dass die Römer die würdelose Haft als Geisel aufgegeben und ihm die Freiheit wieder schenken. Diese unverhoffte Heimkehr des geliebten Sohnes, sie war der Preis. Du musst jetzt auf die Bühne hinaus, Prinzipal. Wenn wir nur plötzlich einen Krieg ausbreche und wenn wir doch bloß alle tot umfielen. Und dass ihr... Der ruhmreiche Eroberer steht... Sieh einmal die kleine Amanda an. Immer noch huscht sie hier umher. Nimmt dein Kostüm, streichelt es. Ist sie vielleicht auf uns Schauspieler eifersüchtig? Lagrange, jetzt hat sie es zerrissen. Wirst du hier endlich Ruhe geben, Mädchen? Ach, ich hab doch gar nichts getan. Doch eure Rückkehr, ein Geschenk der Götter selbst. Mein sorgenvolles Herz verwehrt mir die freudige Begrüßung. Das läuft ja wunderbar. Amanda, was machst du denn hier? Wenn du willst, kannst du von der Kulissengasse aus zusehen. Ach so, richtig, du magst ja das Theater nicht. Warum gehst du da nicht zu Bett? Und in die Freiheit wieder schenkten. Die unverhoffte Heimkehr des geliebten Sohnes, sie war der Preis, den Flaminius unserer Königin entrichtete. Und dafür die Auslieferung des tapferen Hannibals zu fordern. Attalus! Wir triumphieren! Nun mag der große. Ich verstehe gar nicht, warum sie neulich so ein Theater gemacht hat. Sie ist doch großartig als alte Königin. Das ist sie eben. Bilde dir nichts ein. In 15 Jahren bist du es auch. Bloß ohne ihr Talent. Meine Rolle habe ich trotzdem bekommen. Wie viele Nächte hat sie dich gekostet? Psst! Seid ihr verrückt? Soll ich euch eine Geldstrafe aufbrummen? Es wird jedenfalls nicht mehr lange dauern, dann spielt eine andere deine Rollen. Das kannst du mir glauben. Na denn, du Hellseherin? Niemand. Die Dummen sind meist auch noch blind. Ein Helm. Ein schöner, goldener Helm. Ob ich ihn einmal aufsetze? Auf dass sie unsere Schritte glücklich lenken. Und uns als höchste Gunst. Die Freundschaft Roms bewahren! Jetzt verbeugen sie sich wieder draußen. Ach, das kann ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war eine gute Vorstellung. Ich war zum Heulen schlecht. Habt ihr meinen Hänger im dritten Akt bemerkt? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ihr nur mich ansieht. Sowas von Lampenfieber. Los, geh! Einen besseren Augenblick gibt es nicht mehr. Vorwärts, Prinzipal. Der Herzog hat doch gesagt, dass wir dürfen. Sire, als Euer Majestät untertänigster Diener bitte ich um die gnädige Erlaubnis, dass wir Eurer Majestät unsere Dankbarkeit zu Füßen legen dürfen. Was sagt er Ihnen denn, unser Prinzipal? Der Herzog von Anjou hat alles geregelt. Er bittet den König, dass wir zum Schluss den verliebten Doktor spielen dürfen. Und wird der König ja sagen? Na bestimmt, so war es vereinbart. So haben wir also die unschätzbare Ehre, dass wir für Eure Majestät die Posse der verliebte Doktor spielen dürfen. Du warst großartig. Wenn das kein Erfolg ist, ja. Und ob es ein Erfolg ist, ab heute gehört uns Paris. Komm, schmink dich rasch um. Ich werde zum Abschießen sein als Doktor. Ich bin doch kein Komiker. Ich werde nie ein Komiker sein. Rasch, Kinder, rasch, den Sessel für den Doktor. Das Wasser, die Klistierspritze. Ja, wo zum Teufel ist denn die Klistierspritze? Eine Klistierspritze vor dem König? Das wird ein schöner Reinfall. Natürlich. Ein Stück, in dem du nicht mitspielst. Jedenfalls dieser junge Herr, der dritte rechts vom König. Ich weiß nicht, wer es ist. Er hat mich die ganze Zeit durch seinen Lorgnon angestarrt. Gratuliere. Dein Mann darf sich wieder freuen. Glaube mir, Catherine, Jean wird den König zum Lachen bringen. Ich weiß, dass er ihn zum Lachen bringt. Ich hab's doch immer gesagt, er ist ein Komiker. Mein kleiner Jean, mein kleiner Tapezierer. Mein Mann. Was machst du denn hier? Ich schaue Ihnen zu. Verraten Sie mich nicht, sonst werde ich weggeschickt. Sie sind schön. Sie sind ernst. Sie sind gut. Sie wissen alles. Ich kann diese jungen Leute nicht ausstehen. Erinnern Sie sich an den kleinen Marquis in Rouen? Wenn Sie nicht dazwischen gekommen wären, ich hätte ihm ins Gesicht gespuckt. Ich hätte gekratzt und gebissen. Nie hätte ich es zugelassen, dass er mich berührt. Sie sind mutig. Sie kennen keine Angst. Vor gar nichts. Ich liebe sie. Nur sie. Und in dem bewussten Brief, da habe ich sie gemeint. Sei still. Nein. Ich liebe nur sie. Ach, du bist noch so jung. Was weißt du schon? Ich bin noch jung, aber ich weiß alles von Anfang an. Ich werde ihre Frau sein. Ich. Ihre wirkliche Frau. Sie können mich nehmen und mit mir machen, was Sie wollen. Ich erlaube Ihnen alles. Bitte, bitte sei still. Nein. Jetzt können Sie mir nichts mehr sagen, die anderen. Nicht einmal mehr das Wort können Sie mir verbieten, denn ich weiß es. Sie lieben mich. Mich allein. Nein, nein, ich liebe dich nicht. Niemals. Doch. Morgen werden Sie es wissen. Alle werden es wissen. Wehren Sie sich nicht. Sich wehren nützt gar nichts. Auch das weiß ich viel länger als Sie. Die kleine Amanda. Jean. Zum ersten Mal sage ich Jean. Wir sind dran. Los, auf die Bühne. Wo ist der Prinzipal? Jean! Jean, auf die Bühne! Was machst du denn? Nein, nein, lass das, lass das! Doch, doch, alle sollen es sehen. Jean! Die Musik hat aufgehört. Auf die Bühne, rasch auf die Bühne. Mein Hut, Lagrange, wo ist mein Doktorhut? Ja, ich habe ihn, schnell. Madame Béjart, wo bleiben Sie? Schnell, der König wartet. Jean. Ich kann es dir nicht erklären. Du könntest es nie begreifen. Sie hat dich geküsst. Meine Hochachtung, Madame. Der Kardinal hat 8-mal gelacht. Ich habe genau mitgezählt. Die Königin Mutter 6-mal. Nein, 7-mal. Ich bin ganz in ihrer Nähe gesessen. Und seine Majestät hat die ganze Zeit gelächelt. Wir sind nur einfache Schauspieler aus der Provinz, meine Herren. Sie sind die erste Truppe von Paris. Es ist eine glatte Sensation. Seit Jahren hat man am Hof nicht mehr gelacht. Das ist frech, das ist ehrlich, das ist französisch. Ein Feuerwerk. Ist das ein Komiker? Der geborene Komiker. Der Mann ist wunderbar. Heißt er gleich wieder? Molière? Sowas nenne ich eine Komödie. Und ihre Frauen sind verteufelt hübsch. Wie heißt denn diese große Blonde, die in der stummen Rolle? Eine unglaublich talentierte Person, mein Lieber. Madeleine, hör mir zu. Lass dir sagen... Bravo! Bravo! Sie waren wunderbar. Danke, danke. Danke, danke. Sie sind zu gütig, mein Herr. Sie sehen, ich weine schon. Warum heute Abend? Warum ausgerechnet heute Abend? An unserem Glückstag. Versuche doch zu verstehen, Madeleine. Es war ja schon fast zu Ende mit uns beiden. Oh, Jean. Wie kannst du sowas sagen? Du bist nach Paris gefahren und hast deinen Modena wiedergesehen. Das ist dir ganz selbstverständlich vorgekommen und mir auch. Das war deinetwegen, Jean. Ich habe es nur für den heutigen Abend getan. Madeleine, wir haben uns doch immer gesagt, jeder bleibt frei. Es hat dir nichts ausgemacht, dass ich hinter Catherine de Brie und der Du Parc her war. Und die Mägde in den Herbergen hast du mir jedes Mal verständnisvoll verziehen. Das ist doch etwas ganz anderes. Aber diese Leichtfertigkeit war doch nicht das richtige, ernsthafte Leben. Für jeden Mann gibt es eben Augenblicke, in denen er einen neuen Menschen braucht. Ein Wesen, das ihm etwas entgegenbringt, was vorher... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist alles viel zu schnell gegangen. Ich finde mich doch auch nicht mehr zurecht. Wenn du wüsstest, Wenn du wüsstest. Ich weiß, Madeleine. Ich weiß. Nein. Du weißt noch lange nicht alles. Du wirst es nie verstehen. Ich war ein kleiner Tapezierer, Madeleine. Du hast mir alles gegeben. Alles, was ich bin und was ich kann. Aber jetzt musst du mir noch etwas geben. Lass mich leben. Hilf mir, dass ich herauskomme aus dem ganzen Frauenreigen, zusammen mit ihr. Ich halte dieses Kulissenleben nicht mehr aus, dieses tägliche Verzetteln, das uns zur Selbstverständlichkeit geworden war. Madeleine, lass mich sie heiraten. Du kleiner Tapezierer. Ja, lass mich leben. Leben wie ein kleiner Tapezierer. Dann muss ich zunächst mit ihr sprechen. Es ist nicht allein der Altersunterschied. Es wäre einfach unmenschlich. Nicht nur hässlich, sondern unmenschlich. Hast du alles begriffen, Kleines, was ich dir gesagt habe? Nein. Ist es dir lieber, dass ihn die Duparc sich holt? Armanda! Sie ist jung. Er hat dir schon deine Rolle in Nikomedes gegeben. Das war erst der Anfang. Ich frage dich, ist es dir lieber, wenn die Duparc das Regiment führt? Nein. Dann sind wir uns ja einig. Jetzt bin ich an der Reihe und darf leben. So verlierst du noch am wenigsten. Jetzt will ich schlafen, ich bin müde. Schlaf gut, wenn du kannst. Gute Nacht, Kind. Gute Nacht, Mutter. Wieso nennst du mich Mutter? Weil du wie eine Mutter mit mir gesprochen hast. Und du schlaf auch gut. Ist das unser Haus? Ja, mein Kind. Warte noch einen Augenblick. Ich will nur sehen, ob drinnen alles bereit ist. So. Und nun trage ich dich hinein. Aber nicht mein Hochzeitskleid zerknittern. Keine Angst. Keine Angst. Augen zu. So. Jetzt darfst du die Augen wieder aufmachen. Hier ist die kleine Armanda ab heute zu Hause. Das war sie. Meine Überraschung. Mademoiselle Molière wohnt künftig in Paris, Rue Saint-Thomas de Louvre. Wie schön. So schön, wie es nur ging. Nicht umsonst war ich früher Tapezierer. Oh, das ist zu schön. Nichts ist zu schön. Für dich ist nie etwas zu schön. Meinst du wirklich? Ja. Bist du glücklich? Und wie? Mein lieber, lieber Mann. Aber weißt du, was mir jetzt die größte Freude machen würde? Es wird dir seltsam vorkommen, aber ich möchte gern Theater spielen. Oh. Die Heirat, liebe Agnes, ist kein Scherz. Der Ehestand schließt strenge Pflichten ein und nicht deshalb ersteigt ihr diese Stufe, damit ihr etwa frei und müßig euer Tage könnt vertändeln. Euer Geschlecht ist zum Gehorchen da. Und wenn der Diener seinem Herrn gehorsam ist, das Kind dem Vater und der Mönch dem Prior, so ist all das noch lange nicht vergleichbar mit dem Gehorsam, mit der Fügsamkeit und tiefen Ehrfurcht einer Ehefrau vor ihrem Mann, Gebieter, Herrn und Meister. Und so weiter und so weiter. Das genügt, das Weitere habe ich schon im Griff. Vor allem, liebe Katharine, ein bisschen mehr falsche Bescheidenheit. Ja. Du sitzt auf deinem Hocker mit brav gekreuzten Händen, schaust ein wenig von unten herab und tust, als würdest du aufmerksam zuhören. Aber in Wirklichkeit denkst du nur an Horaz. So, nimm dir jetzt die Eheregeln vor. Ich bin gleich wieder da. Ja. Die Regeln des Ehestandes, respektive die Pflichten der verheirateten Frau nebst ihrem täglichen Exerzitium. Erste Regel. Wenn sie ehrsam sich verbunden... Nun, Kleines, wie geht es? Bist du nicht müde? Ein für Möchtest du nach Hause? Ein einziges Mal hast du mich spielen lassen. Und jetzt bin ich dick, hässlich und schwanger. Und die andere, die spielt die Agnes. Ich hasse dich. An allem bist nur du schuld. Amanda. Amanda! Endlich ist alles vorüber. Jetzt bin ich nicht mehr so abscheulich dick. Jetzt will ich leben. Richtig leben. Ja, Kleines. Ja. Dann werde ich mich ein wenig um mich selbst kümmern. Um mich selbst. Um mich selbst. Ja, Kleines. Ich will Kleider. Viele Kleider. Kleider mit einer ganz schmalen Taille, ganz schmal. Ich will tanzen. Tanzen bis zum frühen Morgen, bis ich nicht mehr kann. Ja, wir werden tanzen, Kleines. Du kannst nicht tanzen. Du bist schwerfällig und linkisch. Dann werde ich es lernen. Ich möchte, dass man mir nachblickt, wenn ich vorübergehe. Und man soll lachen, wenn ich etwas Lustiges sage. Natürlich lache ich, Kleines. Vornehme Herren mit ihren Bändern und Perücken, mit ihrem Parfum und ihren kleinen diamantenbesetzten Degen. Sie sehen aus wie kleine goldene Hornissen. Und immer sind sie sofort kampfbereit. Ja, Amanda. Das soll nicht heißen, dass ich dir nicht treu sein werde. Ich weiß, Kleines. Nur diesen ganzen Trubel will ich, verstehst du? Ja, Amanda. Warum bist du nicht so lustig, lieber Jean? Oh, ich werde lustig sein. Ich werde tanzen. Ich werde fechten lernen. Und ich will spielen. Spielen, immer spielen. Und man muss mir applaudieren. Ja, Amanda. Und nun schlaf ein. Und in schönen Kleidern in das Licht der Rampe treten. Sehen, wie sie mich anstarren. Wie sie in den Logen die Gläser auf mich richten. Verse sprechen. Theater spielen. Und die Menschen verwirren. Beglücken. Hinreißen. Oh, wie möchte ich das. Aber bewegen Sie sich bitte nicht, wenn ich male. Ja, und dann hat sie angefangen, mich ganz einfach zu betrügen. Seither lebe ich getrennt von ihr. Sie ist in Paris, wo sie sich über meiner alten Wohnung ihr eigenes Appartement eingerichtet hat. Und ich hier allein. Das heißt, nicht ganz allein. Mit dem Jungen, den ich vor 3 Jahren aus seiner Jahrmarktsbude geholt habe und dem ich jetzt die Schauspielerei beibringe. Es macht Freude, wenn man einem anderen das weitergeben kann, was man selbst einmal gelernt hat. Ich mag die Leute nicht, die im Alter nur noch an sich selbst denken. Man hat mir in Paris schon von dem Kleinen erzählt. Was sagt Amanda dazu? Amanda sagt nie etwas, solange die Dinge sie nicht direkt selbst betreffen. Ich glaube, sie ist ein wenig eifersüchtig, wie auf alles, was sich nicht um sie dreht. Aber andererseits scheint es ihr nicht unwillkommen zu sein. Das befreit sie von ihren letzten Gewissensbissen, dass sie mich allein gelassen hat. Aber gesundheitlich geht es Ihnen offenbar besser, Molière. Sie sagen das, während sie gerade wieder neues Rot für meine Wangen auf ihren Pinsel nehmen. Ich muss sehr viel husten. Manchmal spucke ich ein wenig Blut. Aber seitdem ich die Ärzte hinausgeworfen habe und viel Milch trinke, geht es tatsächlich besser. Ah, sehen Sie, schon bekomme ich wieder meine Tasse. Na sowas. Wieso bringst du mir heute die Milch? Wo ist die Aufwärterin? Ich habe sie gebeten, dass ich heute die Milch bringen darf. Er ist ein reizender junger Mann geworden. Ein Sohn, den mir das Leben wieder geschenkt hat. Haben Sie schon gehört, was die Konkurrenz vom Hotel de Bourgogne neulichst behauptete? Nur liebe Kollegen nehmen so viel Anteil. Nachdem man zuerst das Gerücht verbreitet hatte, ich hätte meine leibliche Tochter geheiratet, heißt es nunmehr, ich hätte eine Vorliebe für junge Männer. Und Ihr Tartüff? Noch immer verboten. Ich habe geglaubt, ich säße an einem längeren Hebel als die Heuchler. Aber da habe ich mich getäuscht. Selbst der liebe Gott ist in Frankreich machtlos gegen die Heuchler. Wissen Sie, Mignard, ich habe zwar ein paar ganz gute Stücke geschrieben, aber ich glaube, ich habe noch nie gelebt. Ich bin überall mit Tinte beschmiert, aber trotzdem bin ich den Menschen noch lange nicht auf den Grund gekommen. Und ich bin mit Farbe beschmiert und habe genauso wenig gelebt wie Sie. Was heißt das eigentlich? Leben. Warm haben. Wenn ich nach der Vorstellung aus dem Theater kam, hatte ich immer ein wenig kalt, Mignard. Und ich war immer ein wenig allein. Ich hatte mir damals so sehr gewünscht, dass mich jemand liebt. Ich mache nicht gerne große Worte, Molière. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass man Sie ewig lieben wird. Diese Liebe kann mich auch nicht mehr wärmen. Madeleine hat Sie geliebt. Sie war mein Kamerad, meine Schwester und meine Mutter. Ich gäbe die Hälfte meiner Stücke her, wenn ich schön gewesen wäre und man mich geliebt hätte. Anders. Schluss jetzt. Sprechen wir von vergnüglicheren Dingen. Sonst gibt es ein ganz trauriges Porträt. Und das will ich nicht. Sie haben die Menschen viel zu oft zum Lachen gebracht, Molière. Also muss ich ein Bild von Ihnen malen, das fröhlich ist. Haben Sie heute Nachmittag Probe? Ja, einen Schwank mit Armanda. Der Liebhaber als Arzt. In 8 Tagen zusammengeflickt. Der König braucht Zerstreuung. Der arme Mann. Die Probe hat längst begonnen, Mademoiselle Molière. Ich komme. Begleiten Sie mich, Marquis. Hier ist sie. Also fangen wir nochmals an. Bitte Ruhe. Herr Doktor, man sagt mir, ihr hättet wahre Wundermittel gegen die Konstipation. Meine Mittel, Monsieur Scannarell, sind sehr verschieden von denen anderer Kollegen. Diese verordnen Brechpulver, Aderlässe, Mixturen und Klistiere. Ich aber, ich kuriere nur durch Worte, Töne und Buchstaben, durch Amulette und Planetenringe. Nun, was habe ich euch gesagt? Ein großer Künstler seines Fachs. Da euer Fräulein Tochter inzwischen aufgestanden und angekleidet ist, will ich sie jetzt holen. Ja, tue das. Mademoiselle Molière, Sie sind dran. Bleiben Sie, Marquis. Ich habe nur eine Szene. Ich bin gleich wieder da. Ach, mein Fräulein. Wie groß ist mein Entzücken. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Die Freude erstickt mir alle Worte. Ich kann euch das Gleiche sagen. Auch mich ergreift eine freudige Erregung, die mich verstummen lässt. Bitte, bitte nochmals, Armanda. Du sagst das zu kalt. Du bist nicht verliebt genug. Wie soll ich in dieses Kind da verliebt sein? Er ist zu jung für die Rolle. Er hat ja noch die Säuglingsmilch an der Nase. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Dieses Stück ist eben falsch besetzt. Clitandre muss jung sein. Und Baron ist ein guter Schauspieler, das kann ich dir versichern. Also nochmals deinen Satz, Armanda, mit etwas mehr Feuer. Du kannst es. Ich kann euch das Gleiche sagen. Auch mich ergreift eine freudige Erregung, die mich verstummen lässt. Nein, nein, nein und nochmals nein. Ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht so tun, als wäre ich in diesen Knaben da verliebt. Du bist Schauspielerin und musst es können, Amanda. Nochmals. Nein! Ich blamiere mich doch nicht, nur weil du aus irgendeinem Grund, warum will ich ja gar nicht wissen, an diesem Grünschnabel einen Narren gefressen hast. Entweder spielt ein anderer die Rolle oder ich werde umbesetzt. Wir spielen in 5 Tagen vor dem König. Ich verlange von dir, dass du diesen Satz wiederholst. Nein! Und Sie, schauen Sie mich nicht so herablassend an. Ich weiß zwar, dass Sie sich ja alles erlauben dürfen, aber ein bisschen was habe ich auch noch zu sagen. Ich bitte mir etwas mehr Anstand aus. Kommen Sie, Marquis. Bringen Sie mich bitte nach Hause. Wir machen weiter, Kinder. Lagrange, liest du einstweilen die Rolle der Lucinde? Ja, Baron. Baron, warum läufst du denn davon? Es ist gut. Nachdem niemand mehr da ist, mit dem wir probieren können, fällt die Probe eben aus. Jean. Oh, du Falsche. Meines Herzens Schwachheit ist unglaublich. Ich weiß, du täuscht mich nur mit deinen süßen Worten. Doch wehrlos ist dir meine Seele ausgeliefert. Ach, nichts ist dieser späten Liebe zu vergleichen. Und in der Glut, mit der sie jeglichem sich offenbart, geht sie sogar so weit, dass sie dir Böses wünscht. Nun geht und lasst in diesen dunklen Winkel allein mit meinem schweren Kummer mich. Monsieur Baudier! Monsieur Baudier! Stört mich nicht, ich arbeite! Es ist etwas Ernstes. Gar nichts ist ernst. Der Hausbursche von Madame Bejar ist da. Er sagt, dass sie sehr krank ist und dass sie sofort kommen soll. Madeleine ist krank? Madeleine, aber du siehst ja gar nicht schlecht aus. War schon ein Arzt da? Mein lieber Jean, wenn du schon von einem Arzt sprichst, muss ich sehr schlecht aussehen. Madeleine. Nur jetzt nicht weinen. Mein kleiner Tapezierer. Du bist ein Komiker. Weißt du, ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht über dein Leben, über mein eigenes und dann über das von Amanda und dir. Madeleine. Du wolltest dir einen kleinen Singvogel kaufen. Ich glaube, du musst Amanda vieles verzeihen. Ich will nichts mehr von Amanda hören. Ich fürchte, lieber Jean, du warst ihm ein klein wenig zu langweilig für sie. Ich habe sie geliebt. Ja, ich weiß, du hast sie geliebt. Aber die kleinen Singvögel leben von etwas anderem als von der Liebe. Nur so alte Tauben wie ich gurren immer und halten die Liebe für das beste Futter. Du langweiliger Tapezierer. Verlass mich nicht, Madeleine. Ich habe mein Möglichstes getan, dass ich es nicht muss. Was ich dir noch sagen wollte, Jean, in der kleinen Schublade links im Schreibtisch liegt mein Testament. Alles, was ich habe, vermache ich Amanda. Aber Amanda ist doch reich. Ihr gehört die Hälfte meines Vermögens. Ja, das weiß ich. Aber begreife, Jean, ohne dass ich es aussprechen muss. Es ist einfach das Natürlichste, dass ich alles, was mir lieb ist, Amanda überlasse. Madeleine, verzeih. Du hast noch viel mehr leiden müssen, als ich es je geahnt habe. So, nun geh. darf jetzt nicht mehr an all diese Geschichten denken. Geh. Es kommt jemand. Monsieur Molière, es ist jemand in der Küche. Er getraut sich nicht, hereinzukommen und fragt, ob Sie ihn empfangen wollen. Heute nicht. Es ist Baron. Er ist wiedergekommen. Was? Baron? Baron? Ja, mein Junge, mein lieber Baron, du Schuft, oh, du bist ja größer geworden. Wo warst du denn hingerannt bei Nacht und Nebel, du? Darf ich wieder bei Ihnen bleiben, Monsieur Molière? Der ist auch noch dumm und stellt Fragen. Na, was meinst du? Darf er bleiben? Ich werde Ihnen auch nie mehr Kummer machen. Natürlich wirst du das. Nicht so wenig. Aber das macht nichts, du Schafskopf. Sowas nimmt man in Kauf. Man wärmt sich gegenseitig und man tut sich weh, aber man ist nicht allein. Man ist nicht allein. Nur das Sterben ist abscheulich. Baron, Madeleine ist gestorben. Ja, das Leben gibt und nimmt am gleichen Tag und trotzdem muss man Danke sagen. Es ist ein Chaos. Aber am Ende scheint sich doch alles zu klären und zu ordnen. Komm, mein Sohn, komm. Komm. Der König hat ein neues Stück bestellt. Er braucht Zerstreuung, ob traurige oder heitere. Kennst du die Geschichte von Psyche und Amor? Also, Kinder, wir haben noch 13 Tage Zeit. Mein Entwurf ist fertig und ich habe auch schon 2 Szenen geschrieben. Amanda, du spielst die Psyche und Baron ist Amor. Katharine und die Bourval sind die beiden bösen Schwestern. Wer sonst noch mitspielt, wird sich herausstellen, wenn ich weiterschreibe. Und unser Lully braucht nur noch sein Instrument zur Hand nehmen. Er macht damit, was er will. Kommen Sie, Lully, Musik! Hör zu, Baron, das ist dein Text. Sieh, hier ist das Untier deines Lebens Fluch, den grausam dir verheißen des Orakels Spruch, und so weiter und so weiter. Dann kommt Psyche. Wie? Ihr sollt das Untier sein, das meinem Leben droht? Ein göttlich Wunder seid ihr, das mich erlöst aus aller Not. Er ist tatsächlich sehr schön geworden, der Schlingel. Jetzt wieder Amor. Welche Gefahren fürchtest du in diesem Reich? So sprich. Die einzige Gefahr für dich bin ich, jetzt Psyche. Und wäre giftig euer Biss, aus meinem Mund käme keine Klage gegen jene wunderbare Krankheit, die ich plötzlich in mir trage. Amanda. Ist es wahr, dass du dich mit Baron versöhnt hast? Versprichst du mir, dass du künftig sehr nett zu ihm sein wirst? Ja, das verspreche ich dir. Ich werde sehr nett zu ihm sein. Also Kinder, nun macht allein weiter. Hier sind eure Rollen. Ich gehe zu den Bühnenarbeitern. Sie, hey. Hier ist das Untier. Du! Deines Lebens Fluch. Auf der Leiter da oben. Dir verheißen des Orakels Spruch. Häng sie doch höher. Voll Angst hast du geweint. Die Girlande, du Esel. Sag nun selbst, ob es so schrecklich dir erscheint. Ja. Wie? Ach, ihr noch höher. Ihr sollt das Untier sein, das meinem Leben droht. Ein göttlich Wunder sein. So, ja. Das mich erlöst aus aller Not. Und mehr nach rechts. Welche Gefahren fürchtest du in diesem Reich? Herr, was weißt du nicht, wo links und rechts alles, ist? Alles, was hier atmet, fügt sich freudig deinem Willen. Putz dir die Nase! All deine Wünsche zu. Was soll ich? Die einzige Gefahr. Ich sage, du sollst dir die Nase putzen. Ich habe kein Taschentuch. Ruhig und still. Und wäre giftig, euer Mir Wissen. Egal. Aus meinem Mund käme keine Dann nimm die Finger. Gegen jene wunderbare Krankheit, die ich plötzlich in mir trage und von der mein Herz nie mehr genesen Mit welcher Hand schnollst du dich? Du in diesem Reich? Mit der linken. So sprich. Ich bin Linkshänder. Alles, was hier atmet, fügt das sich noch gefehlt. Willen und ist bereit, Na schön. Deine Wünsche zu erfüllen. Dann sieh jetzt mal auf der Seite, mit der du dich nicht schnollst. Steig inzwischen auf die andere Leiter hinauf. Rinnt plötzlich eine ungeahnte Blut. Ja, lasst eure Augen auf mir weinen. Diese schönen Augen, die mein Herz entfachen. Und die Angst, die sie mir machen. Warte! Voll Verlangen mit mir teilen. Ich zieh, du lässt nach. Ihr seufzt und mit euch seufzt. Ziehst du jetzt oder lässt du nach? Voll Glück. Betroffen stehen wir beide Blick in Blick. Aber du hältst ja fest. Nein. Wie schön du geworden bist, Baron. Wir müssen Acht geben, dass wir ihm nicht zu sehr wehtun. Amanda. Ei, geben Sie doch Acht. Es liegt sie da unten, die Girlande. Das kommt davon. Ja. Ja. Sie küssen sich. Der kleine Baron und Amanda. Am 17. Februar 1673 gegen 10 Uhr abends, nach der vierten Vorstellung des eingebildeten Kranken, verstarb in seinem Hause in der Rue Richelieu der ehrenwerte Monsieur de Molière, nachdem er die Rolle des besagten eingebildeten Kranken gespielt hatte, sehr inkommodiert durch eine Erkältung mit Lungenentzündung, die einen starken Hustenanfall verursachte, so dass ihm bei der Anstrengung des Ausspuckens eine Ader im Hals platzte und er keine halbe Stunde mehr lebte. Legen wir seine Kostüme in diese Truhe. Scannarelle. Mascarie. Arnulf. Der Bürger als Edelmann. Scapin. Der Geizige. Georges Dandin. Der Misanthrop. Und der eingebildete Kranke. Seine letzte Rolle. Wir brachten Ihnen das Hörspiel Mademoiselle Molière von Jean Arnouil, aus dem Französischen übertragen von Franz Geiger. Funkbearbeitung Alfred Tapp. Es sprachen Jean-Baptiste Molière, Hans-Dieter Zeidler, Madeleine Béjart, Rosemarie Gerstenberg, Armanda Béjart, Gustl Halenke, das Ehepaar Duparc, Lola Mütl und Dieter Brammer, Catherine Debris, Gabi Reichert, Debris, Heinz Stöver, Lagrange, Conny Palme, Mignard, Hans Kaninenberg, Baron, Peter Fricke, Haushälterin bei Molière, Marie-Madeleine Matzen, Bühnenarbeiter Christian Schmiede, die Klosterschwestern Friedel Wey und Heide Joram und ein Edelmann Peter Schmitz. In weiteren Rollen hörten sie Annelene Reichert, Hugo Krebs, Joachim Engel-Denis, Ernst Altmann, Josef Eschenbrücher, Lars Dottenhof und Jan Jürgens. Sie hörten Musik aus Kompositionen von Jean-Baptiste Lully. Ton Reinhard Krawulski, Regie Matthias Neumann. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.